Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unseren Herzen ist. Gott segne dieses Wort. Die Wahrheit leben. In diesem Bibeltext hier aus dem 1. Johannesbrief im Neuen Testament lernen wir mehr, was es bedeutet, die Wahrheit zu leben und in Wahrheit zu leben. Und Johannes ermahnt uns hier zu verstehen, dass wir Sünder sind, alle Menschen. Ja? Er selber auch und wir auch und alle Menschen sind Sünder. Und wenn wir sagen, dass wir keine Schuld und keine Sünde haben, dann betrügen wir uns nicht nur selbst, sondern wir machen Gott damit zum Lügner. Ja? Und wichtig ist hier zu verstehen, dass es darum geht, Paulus hilft uns zu verstehen, was nun wahre und falsche Christen sind. Ja? Also letztendlich, entweder ist jemand Christ oder ist es nicht. Es gibt eigentlich keine wahren und falschen Christen, es gibt nur Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber in Wirklichkeit sind deren Herzen nicht Gott zugewandt und Christus zugewandt, sondern Christus abgewandt. Und wir, die wir Christen sind, sagen nicht nur, dass wir Christus folgen, sondern unsere Herzen sind ihm zugewandt. Ja? Und wir verstehen eben diese Wahrheit und nehmen diese Wahrheit wahr. Und der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, dass wir in Christus leben können und leben sollen und die Wahrheit zu leben, also als reuige Sünder zu verstehen, dass wir alle geborene Sünder sind, ja, alle Menschen. Außer unser Herr Jesus Christus ist niemand ohne Sünde gewesen und auch heute nicht so, ja. Und das ist das Wichtige, dass wir das bekennen und als reuige Sünder zu Christus kommen, in Reue uns abwenden von der Sünde und dann ihm seine Wahrheit in unseren Herzen leben zu lassen. Darauf kommt es an. Und wichtig ist zu verstehen, geht nochmal rein in das Johannesevangelium. Da ist nämlich schon die Anklage sozusagen schon da. Denn der Rechtsspruch sozusagen, nicht die Anklage, aber der Rechtsspruch, ist schon gegeben und das ist im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 20. Lest mal durch und schaut mal, was unser Jesus da uns schon sagt, was es nun damit auf sich hat, warum wir uns abwenden sollen von der Sünde und als reuige Sünder zu Christus kommen sollen. Ja? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass nur so, dass wir die Wahrheit in Christus wahrnehmen können, ja, wenn wir uns abwenden von der Sünde. Das können wir in eigener Kraft nicht. Das geht nur in und durch unsere persönliche Beziehung zu unserem Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Ja. Auch nicht so tun, es gibt auch manchmal Leute, die so die Bibel verändern wollen oder modern machen wollen oder was auch immer das Wort auch verzerren. Und das ist nicht gut. Das führt nicht zu Freiheit in Christus. Ja? Denn Freiheit in Christus ist eben hier im Vers, also im 1. Johannesbrief, im Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ihm, das ist unser Herr Jesus Christus, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Gott segne dieses Wort. Und das ist unsere Einladung, dass wir verstehen, auch versteckte Sünde. Alles, was wir denken, was so sündhaft ist, das kann Gott gar nicht irgendwie gutheißen oder so. Nein, wir kommen zu Jesus Christus mit allem. mit allem. Und wir bekennen unsere Sünden vor Jesus Christus, nicht vor anderen Menschen, ja, aber vor unserem Jesus Christus. Und Jesus ist uns treu und gerecht. Er vergibt uns nicht nur, sondern er reinigt uns von allem Bösen. Und das ist eben in der Wahrheit, bedeutet in der Wahrheit zu leben. Ja? Und das ist Freiheit in Christus. Alles andere ist keine Freiheit in Christus. Und diese Reinigung von allem Bösen ist unser lebenslanger Prozess. Zeitlebens werden wir das nicht erreichen. Aber Christus hilft uns dann, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und er hilft uns auch, dass wir uns dann von der Sünde abwenden und die Sünde auch zu erkennen und auch das Böse zu erkennen. Auch Leute, die bösartig sind und auch böse Herzen haben, da hilft uns der Jesus auch, das zu verstehen, ja, wenn es jetzt um wahre und falsche Christen sozusagen geht. Also, lest mal durch hier den ersten Johannesbrief und vor allem eben merkt euch diesen Vers hier, der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, dass Christus uns hilft, die Wahrheit zu leben und in Christus Freiheit zu leben. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass wir in deiner Wahrheit leben können und du hast uns dein Wort gegeben. Du bist das ewige und lebendige Wort und wir danken dir, dass du uns hilfst, uns von der Sünde abzuwenden und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, egal wer es ist, dass alle Menschen sich abwenden von der Sünde, dass reuige Sünder zu dir kommen und in ihrer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und der Heilige Geist uns dann hilft, von jetzt bis in alle Ewigkeit die Wahrheit, deine Wahrheit zu leben. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.